Sie hören den Artikel Dolly Parton, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Dolly Rebecca Parton, geboren am 19. Januar 1946 in Sevierville, Sevier County, Tennessee, ist eine US-amerikanische Country-Sängerin, Songschreiberin, Schauspielerin und Unternehmerin. Parton ist seit den 1970er Jahren eine der erfolgreichsten Sängerinnen und Songautorinnen im Bereich Country - und Popmusik und hatte als einzige Sängerin 25 Nummer-Eins, 55 Top-Ten und 88 Top-40-Hits in den Country-Charts. Parton verkaufte mehr als 100 Millionen Schallplatten und erhielt 8 Grammys. Leben: Dolly Parton wurde 1946 als viertes von 12 Kindern von Robert Lee Parton und Avie Lee Owens geboren und verbrachte ihre Jugend in den Smoky Mountains in Tennessee. Partons Familie gilt als sehr musikalisch und hat viele Künstler hervorgebracht. Früh entdeckt und gefördert wurde Partons Talent von ihrem Onkel Bill Owens, der sie zu Teilnahmen an unterschiedlichen Radio - und Fernsehshows ermutigte. In einem ihrer größten Hits, dem 1971 veröffentlichten Coat of Many Colors, berichtet sie von den ärmlichen, aber dennoch glücklichen Lebensumständen ihrer Kindheit. Im Alter von 7 Jahren lernte sie Gitarre spielen. 3 Jahre später trat sie zum ersten Mal öffentlich in Knoxville in einer Fernsehshow des Geschäftsmannes und Politikers Cass Walker auf. Im Alter von 13 Jahren gab sie ihr Debüt in der Grand Ole Opry mit ihrem selbstgeschriebenen Lied Puppy Love. Dort wurde auch Johnny Cash auf die junge Sängerin aufmerksam, der sie für einen weiteren Werdegang ermutigte. Unmittelbar nach dem Abschluss der High School zog Parton nach Nashville, wo sie erste Erfolge als Sängerin und Liedschreiberin verbuchen konnte. Am 30. Mai 1966 heiratete Parton in Ringgold, Georgia, Carl Dean, einen ehemaligen Bauarbeiter, den sie in einem Waschsalon kennenlernte. Sie ist die Patentante der Schauspielerin und Sängerin Miley Cyrus. Dolly Parton unterzog sich seit ihrem 22. Lebensjahr unzähligen Schönheitsoperationen, wie sie stets offen zugibt. Ihr Vorbild war seinerzeit eine örtliche Prostituierte, deren Aussehen sie bewunderte. Bis heute gab sie dafür $600.000 aus. Auch ihrem zunehmenden Alter möchte sie weiterhin mit plastischer Chirurgie begegnen. Musikalische Karriere: Nach ihrem Schulabschluss 1964 ging sie nach Nashville, wo sie zunächst als Songschreiberin arbeitete. Entdeckt und gefördert wurde sie von Countrystar Porter Wagoner, der in ihrer ersten Single Dumb Blonde Gefallen gefunden hatte und eine Sängerin für seine Fernsehshow suchte. In den folgenden Jahren produzierten Wagoner und Parton mehrere erfolgreiche Duette. Die Zusammenarbeit dauerte bis 1974. Dann hatte Dolly ihren Mentor an Popularität überflügelt und begann eine sehr erfolgreiche Solokarriere. Dolly Parton schreibt ihre Lieder meist selbst, sie werden oft gecovert. Die bekannteste Coverversion ihrer Lieder ist I Will Always Love You von Whitney Houston, das zur meistverkauften Single einer Sängerin weltweit wurde, oder auch Jolene, ein populärer Country-Song, der auch in der Independent-Szene beliebt ist. In vielen ihrer Lieder besingt sie typische Themen wie unglückliche Liebe, Armut oder Gottvertrauen, aber sie macht auch mit Texten über Suizid, Inzest, Mord, Fehlgeburten und Geisteskrankheit auf sich aufmerksam. Ihr Song Traveling Through widmete sich dem Thema Transsexualität. Zu den vielen Interpreten ihrer Songs zählen unter anderem Emmylou Harris, The White Stripes, The Sisters of Mercy, Norah Jones und Shelby Lynn. Mit aktuellen 29 Coverversionen ist Jolene das am häufigsten interpretierte ihrer Lieder. Legendär ist ihre Zusammenarbeit mit dem Country-Sänger Kenny Rogers, mit dem sie zahlreiche Duette einstudierte. Als erfolgreichstes gilt das von den Bee Gees geschriebene und produzierte Lied Islands in the Stream, das 1983 veröffentlicht wurde und an die Spitze der Charts kletterte. 30 Jahre später erschien 2013 das Duett You Can't Make Old Friends, in dem Parton und Rogers ihre langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft Revue passieren lassen. Wichtige Zusammenarbeiten ergaben sich auch mit Linda Ronstadt und Emmylou Harris, mit denen Parton die Supergroup Trio bildete, die 1987 und 1999 die beiden Alben Trio und Trio 2 veröffentlichte. Erwähnenswert ist auch ihre Kollaboration mit Willie Nelson und Queen Latifah in jüngerer Zeit. Dolly Parton hat in den letzten 40 Jahren knapp 80 Alben, darunter 41 Studioalben, aufgenommen. Die meisten im Country-Stil, allerdings auch zahlreiche Pop-Alben. Sie widmete sich außerdem immer wieder der Gospelmusik und in den späten 1990ern auch mehr und mehr dem Bluegrass. Parton ist Mitglied der Country Music Hall of Fame sowie der Songwriters Hall of Fame, denn sie besitzt das Copyright auf über 3000 selbstverfasste Songs. Parton wurde zweimal für den Oscar nominiert, 1981 für ihren Filmsong 9 to 5 aus Warum eigentlich bringen wir den Chef nicht um, der ihr erster Nummer 1 Hit in den Popcharts war, sowie 2006 mit Traveling Through aus dem Film Transamerica. Dolly Parton hält zahlreiche Rekorde. Sie ist laut Billboard die reichste Frau in der Geschichte der Popmusik. Keine andere Sängerin schafft es mit demselben Song zweimal an die Spitze der Charts, I Will Always Love You 1973 und 1982. Als einzige Sängerin hatte sie innerhalb von 4 Jahrzehnten 25 Nummer 1 Hits. 2005 veröffentlichte Parton das Album Those Were The Days, eine Zusammenstellung von Coverversionen bekannter Hits aus den 1960er und 1970er Jahren, wie John Lennons Imagine und Cat Stevens' Where Do The Children Play. Im frühen 2008 folgte Backwoods Barbie, das erste Album, das unter ihrem selbst gegründeten Label Dolly Records erschien. Im Herbst 2008 fand die Premiere ihres Musicals 9 to 5 in Los Angeles statt. 2011 veröffentlichte Parton ihr 41. Studioalbum Better Day, dessen Stücke sie auf ihrer gleichnamigen und äußerst erfolgreichen Welttournee zum Besten gab. Daraufhin widmete sich Parton nach längerer Pause wieder der Schauspielerei und übernahm an der Seite von Queen Latifah eine der Hauptrollen in der Musikkomödie Joyful Noise, für deren Soundtrack sie 4 von 12 Stücken schrieb. Das dazugehörige Duett From Here to the Moon and Back, das Parton auch mit Willie Nelson einstudierte, soll 2014 auf ihrem neuen Album Blue Smoke erscheinen. Im Jänner startet ihre Blue Smoke World Tour, die nach über 40 Jahren auch erstmals wieder Auftritt in Deutschland, Köln und Berlin vorsieht. Unternehmerin, Namensgeberin und soziales Engagement. Seit 1986 ist Dolly Parton Miteigentümerin des in Pigeon Forge, Tennessee gelegenen Freizeitparks Dollywood. 2010 wurde dieser von einer Fachjury mit dem Applause Award ausgezeichnet und durfte sich für 2 Jahre der beste Freizeitpark der Welt nennen. Im Herbst 2013 kündigte Parton Investitionen in der Höhe von 300 Millionen Dollar für die kommenden 10 Jahre an, um den Themenpark mit neuen Attraktionen und einem Familienresort erweitern zu können. In den frühen 1990er Jahren wurde von Revlon eine Kosmetik- und Perückenlinie von Parton vertrieben. Im November 1979 brachte die Firma Belly einen Flip-Automaten mit dem Thema Dolly Parton heraus, der in enger Zusammenarbeit mit ihr gestaltet worden war. Dolly Parton ist ein verbreiteter Spitzname für den russischen Panzer T-72A, bei dem die Panzerung an der Atomfront durch 2 aufgesetzte Taschen mit Verbundpanzerung verstärkt wird. 1996 gründete Parton die gemeinnützige Organisation Imagination Library, die teilnehmenden Kindern von Geburt an bis zum Kindergartenalter monatlich ein Buch zukommen lässt. Im Zuge dessen trat Parton auch als Kinderbuchautorin hervor. 1997 wurde Parton ungefragt Namenspatin von Klonschaf Dolly. In Anspielung auf ihre große Oberweite hatten die Wissenschaftler, die ein Schaf aus Euterzellen geklont hatten, diesen Namen ausgewählt. Parton nahm es mit Humor. 2009 hielt Parton die Rede zur Abschlussfeier an der University of Tennessee, die als Grundlage für ihren 2013 erschienenen Ratgeber Dream More diente. Im Rahmen der Zeremonie wurde Parton für ihre musikalischen, kulturellen und philanthropischen Leistungen einen Ehrendoktortitel verliehen. Parton befürwortet öffentlich die gleichgeschlechtliche Ehe. Da sie aus dem als konservativ geltenden sogenannten Bible Belt stammt, hatte sie wegen ihrer Unterstützung der Gay Community mit Boykottversuchen und Morddrohungen zu kämpfen.